欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果德文老师远离我 让我们来看看今天的对话吧 Hallo Martina, hast du schon die E-Mail vom Hausmeister gelesen? Er hat vorgeschlagen, ein Nachbarschaftsfest zu organisieren. Ja, das ist ein toller Vorschlag. Wir müssen aber zuerst die Genehmigung von der Hausverwaltung einholen. Stimmt.Ich bin dafür zuständig, die Nachbarn zu fragen, wer teilnehmen möchte. Deshalb brauche ich bis Freitag eine Rückmeldung. Ich kann mich darum kümmern, die Getränke zu besorgen. Wir sollten auch eine offizielle Einladung schreiben. Gute Idee. Hast du eine Vorstellung vom Budget? Wir wollen ja auch Fleisch und Gemüse grillen. Es ist viel Arbeit, trotzdem macht es sicher großen Spaß. 刚才的对话真精彩，我们来解析内容。头一句 ,Lucas. 说 Er hat vorgeschlagen, ein Nachbarschaftsfest zu organisieren. 这里的 vorgeschlagen 是建议的意思。 没错，而且这里使用过 infinitive mit zu, 也就是不定式。在动词 organisieren, 前面加上 zu. Martina. 回答这是一项很棒的 Vorschlag 提议，但必须先获取房屋管理单位的 Genehmigung 准许。 Lucas 随后说 Zuständig 也就是由他担任询问邻居谁想 Teilnehmen 参加。 他也说 Deshalb brauche ich bis Freitag eine Rückmeldung 这里的 Deshalb 意思是因此，由于它是副词连接词，动词 brauche 要放在它后面，而 Rückmeldung 就是回报或回复。 Martina 则说他可以 besorgen 采摆拧料，这里也用了 zu， 像是 die Getränke zu besorgen。他也提到了写 Einladung 邀请函 Lucas 询问了 Budget 预算由于他们打算要 Grillen 也就是烤肉 最后 Martina 说 Es ist viel Arbeit Trotzdem macht es sicher großen Spaß 这里的 Trotzdem 意思是虽然如此，跟 deshalb 相同，动词 macht 要放在第二个位置。 祝大家筹备派对顺利，下次见。